herzlich willkommen zum Uncast Episode 172. Namen habe ich noch gar nicht. Muss ich erstmal noch drüber nachdenken, ja, wie die Folge sich nennen könnte. Aber trotzdem darf ich euch wieder begrüßen zu hier diesen Themen, zum Beispiel mit gebogenen Smartphones, was das soll. Und dann natürlich die News wieder, ganz interessante Geschichten. Community war diesmal ein bisschen inaktiv und die App der Woche gibt's aber dann noch, natürlich auch noch. Ja, ich denke mal, der Uncast wird etwas kürzer heute. Ja, das, ich weiß, das sage ich jetzt mal, aber das könnte tatsächlich passieren, je nachdem, wie ich mich jetzt wieder drin verzettel, weil von den Themen her ist eigentlich alles ziemlich klar und von den News her. Nur eins, ja, das hat mich gereizt diese Woche, gebogene Smartphones. Ja, ich habe da einige Bilder gesehen, die mehr hässlich als schön sind, und zwar von LG und von Samsung. Ja. Also das Erste, was mir eingefallen ist bei beiden Modellen, Samsung und das LG, die sehen nicht aus wie Consumer-Produkte. Die sehen einfach nicht aus wie Consumer-Produkte. Die sehen aus, ob das Prototypen wären. Ja. Das LG hält sich ja noch im Rahmen einigermaßen. Ja. Das kann ich mir so wenigstens noch vorstellen. Das ist in der Länge gebogen, ja, und ermöglicht damit halt Displaygrößen leichter zu bedienen mit den Daumen. Ja. Das Samsung, das ist quasi horizontal gebogen, und das ist ja furchtbar. Also ich finde das furchtbar, ich weiß gar nicht, wie man das bedienen sollte. Das Ding würde ich wahrscheinlich ständig hinschmeißen. Aber es ist eben ein gebogenes Display. Was ist das Problem damit? Also das Samsung, nochmal kurz darauf zurückzukommen, das sieht bei mir auf jeden Fall aus wie ein Prototyp. Und ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass die Stückzahl limitiert ist. Ja, und zwar wird es ein Note 3 sein. Ja, oder ist identisch mit dem Note 3, ja, ohne den S Pen, und das soll das soll eben her limitiert sein, beziehungsweise diese Note 3 Edition, die noch schlimmer aussieht. Ich glaube, das sind Renderings, sowas kann man doch nicht vermarkten, ja. Und das würde sich auch decken damit, weil das einfach grottig aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ernsthaft jemand sich kauft, zumal hier auch bei dem horizontal gebogenen Ding ist wirklich sehr, sehr fraglich, ob das was bringt. Ja, man kommt von der einen zur anderen Seite dann eben besser mit dem Daumen, aber nicht nach unten und oben. Ja. Da müsste das schon rundlich gewölbt sein, um beides abzudecken. Also LG geht eben die andere Sache, Seite, machen eben von oben nach unten gebogen. Und dann nützt es aber nicht viel an den Seiten wiederum. sieht schlimm aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas benutze. Ja, aber immerhin für eins kann man es benutzen, dieses Samsung. Wenn man es auf den Tisch flach legt und tut auf der einen Seite sowas drauflegen und haut dann auf der anderen Seite drauf, dann springt es so hoch. Ja, so wie mit einem linealen Bleistift. So bumm. Ja. Vielleicht kann man da noch was mit anfangen. Ihr merkt schon, ich bin da nicht ganz so begeistert davon. Das LG Flex, wie das heißt, ähnlich, sieht aus wie eine Wippe, aber das halte ich noch für plausibler. Also gut, warum schmeißen die solch komische Telefone auf den Markt? Für mich eigentlich ganz klar, es geht hier um Patentmanöver. Und da muss man wissen, dass Samsung und LG sich schon ziemlich lange heftigste Kämpfe auf der LCD Technologieschiene liefern. Die überziehen sich auch gegenseitig mit Klagen. Zuletzt mit TV-Bildschirmen. Und jetzt geht es um das Rennen für das gebogene Display. Samsung behauptet, sie haben ein Patent drauf. LG sagt, sie haben ein Patent drauf, beziehungsweise haben das zuerst gemacht. Deswegen wäre das Patent ungültig und umgekehrt. Also jetzt kommt es darauf an, wer bringt das Teil effektiv auf den Markt, und der hat dann größere Chancen, dass dann in einer Gerichtsverhandlung später das Patent zugesprochen bekommen. Wer jetzt wirklich das Teil erfunden hat oder nicht, da habe ich keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Aber für mich ist das klar, dass es hier ein Wettrennen gibt, wer bringt das erste gebogene Telefon auf den Markt, damit man danach rechtlich sich absichern kann oder dass es dann eben wahrscheinlicher ist. Ja. Diese Schlacht Samsung gegen LG ist, wie gesagt, schon etwas, wo ziemlich lange an dauert schon, und es hat zuerst hat mich das ein müdes Kopfschütteln gekostet, aber letztendlich spielt es sich da in großen Regionen ab, Millionen Ausgaben und Einnahmen, die da erwartet werden durch eben diese Display-Technologie. Es geht ja um ein flexibles Display. Leider haben viele gedacht, ja, dann hat man ein Handy, wo man so biegen kann. Ja, ach, wie schön. Nein, so einfach geht es nicht, weil das Handy besteht ja nicht nur aus einem LCD-Display, sondern eben auch durch die ganze Elektronik, durch die Platine. Und die kann man eben nicht so einfach biegsam machen. Ja. Das alles führt eben dazu, dass man halt irgendwie das flexible Display unterbringen muss, möglichst schnell, eben aus den genannten Gründen. Ein wirklich flexibles Handy, weiß nicht, ob es das jemals geben wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es mal ein Handy gibt, wo man so ausziehen kann, dass man wie so eine kleine Rolle hat, und das kann man dann so oben aus der Rolle rausziehen und hat da das Display, das Touchscreen, ja, und kann das dann eben benutzen. Aber sicherlich die Elektronik, die Platine flexibel zu machen, das dürfte noch sehr, sehr viele Hürden kosten. Ich glaube nicht, dass das sich lohnen würde für die Firmen. Ja, aber darum geht's. Flexibles Display. Die Schlacht hat begonnen, und ich bin mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Und wer da im Schluss eben dann den Zuschlag bekommt. Definitiv ist es so, dass diese Schlacht durchaus Auswirkungen haben könnte auf den Android-Bereich. Es sind beides Android-Geräte natürlich, und diese Schlacht, die könnte dann auch dazu führen, dass unter Umständen der ein oder andere Hersteller dann die Oberhand gewinnt. Ja, also mit diesen Modellen sicherlich nicht. Wie gesagt, das können bei mir nur Studien sein, mehr nicht. Aber dennoch geht es ja um Technologien in der Zukunft. Und da muss man dann sehen, wo der Markt liegt. Nehmen wir mal an, LG kriegt hier den Zuschlag und hat dann eben das Patent für diese flexiblen Displays. Das würde Samsung sehr, sehr groß schaden, sehr, sehr stark schaden, und umgekehrt natürlich auch. Und von daher kann man natürlich verstehen, dass jetzt jeder schnell hier sein Gerät rausbringen will, aber ich würde mal vorsichtig sagen, also wenn man nicht unbedingt ein Sammlerstück haben will, würde ich das mal noch davon abraten, ja, das als ein oder andere zu kaufen, weil es dann doch vermutlich nicht lange unterstützt wird. Sage ich jetzt ganz einfach mal frech. So, was man da so sieht, so erfahrungsmäßig kann man das aber, glaube ich, durchaus sagen. Gut, die technischen Daten spare ich mal an der Stelle dann auch deswegen, klar. Wenn dann tatsächlich das eine oder andere dann rauskommt. Angekündigt sind sie jetzt beide. Ja, aber hier in der Hand haben möchte ich eins. Ich habe so das Gefühl, das wird bei uns sowieso nicht passieren. Die werden wir nicht in die Hand bekommen hier. Ja. Ob das dann in den USA rauskommt, weil dort ja der Hauptpatentaugenmerk liegt immer. Ja. Das ist Ja, das könnte man durchaus vermuten, aber in Europa, glaube ich, werden wir die so schnell nicht bekommen. Ne? Bisher sind die meines Wissens nach für Korea natürlich gedacht hauptsächlich, aber wie gesagt, ich denke, dass die auch in den USA früher oder später rauskommen werden, aber nicht bei uns. Gut. Ja, so schnell sind wir schon mit dem Thema durch. Ja, dann komme ich zu den News. Call of Duty Strike Team ist jetzt für Android erhältlich im Play Store. Und wenn ihr jetzt denkt, ah, das wäre cool, das hole ich mir. Vom Preis her ist es gut, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, um die 7 Dollar kostet es. Das ist ja gar nicht schlecht. Nur das Problem wird sein, das Teil hat einen 2 GB Download. Ja, und das bedeutet, dass eben effektiv noch wesentlich mehr Speicher genutzt wird auf dem Gerät. Und dazu braucht ihr halt dann entsprechend freien Speicher auf eurem Handy. Das Nexus 4 mit 8 GB wäre wohl technisch dazu in der Lage, das Spiel zu machen, zu nutzen. Aber wenn ihr zum Beispiel dann jede Menge Apps drauf habt, oder eigentlich, was heißt jede Menge, eigentlich nur ein paar große Apps drauf habt, dann könnt ihr das schon gar nicht mehr installieren. Call of Duty, Strike Team, ein Shooter der Elite-Klasse, sage ich mal. Entsprechend sieht dann natürlich auch die Grafik aus. Ja, die Bilder, die Screenshots sind also sehr faszinierend. Und dennoch ist die Frage, wie immer, 3D-Shooter auf dem Touchscreen ist so eine Geschichte. Inwiefern es da Unterstützung gibt für externe Hardware, kann ich noch nicht sagen. Aber ja, für die Fans wird es sicherlich kein Hinderungsgrund sein. Ja. Und ja, also ich wollte es erwähnen: Call of Duty Strike Team erhältlich, 7 Dollar, super Preis, Downloadgröße katastrophal. Ja, Cover. Habt ihr vielleicht die Woche über gelesen? Cover, ein, wie soll ich denn das in Deutsch übersetzen? Eine Oberfläche, die sich je nach Verwendungszweck anpasst. Das Problem ist ja folgendes: Entweder hat man den Homescreen voll mit Icons, ja, oder man muss eben in Untermenüs verschachtelt die Apps aufrufen. Für den einen ist es kein Problem, für den anderen ist es der reine Horror. Deswegen hat sich hier eine Firma gedacht, hier, warum machen wir nicht etwas, bei dem das Smartphone erkennt, was momentan gemacht wird, wo man denn ist, und dann entsprechend dem die gewünschten Icons einblendet. Ja, und herausgekommen ist eben das Projekt Cover, ein Lockscreen-Ersatz, und wird bald erscheinen. Und da hat man zum Beispiel dann hier in dem Beispiel Profile, Arbeit, Zuhause und Auto. Ja, das bedeutet also, im Endeffekt ist man daheim, hat man seine App-Icons auf dem Homescreen, die dann eben ja, vermuten lässt, dass man die eben daheim mehr nutzt. Ja, beispielsweise die Facebook-App und Netflix hier abgebildet und so weiter. Also alles, was man so eben zum Unterhalten und lockeren Entspannen zu Hause braucht. Wenn man dann auf der Arbeit ist, dann wird ein anderer Screen eingeblendet, zum Beispiel mit eben Tools wie Google Mail, Kalender, ja, Google Drive, Notizsachen und so weiter, oder Open Office. Also die Sachen, die man dann eben auf der Arbeit braucht. Und geht man ins Auto, dann wird automatisch zum Beispiel das Maps-Icon eingeblendet. Ja, hier ist Spotify noch drauf, ein Waze und Tune in das Radioprogramm, sehr gut. Ja, und die App erkennt natürlich einmal vom Standort her, und das Auto wird erkannt dann eben, wenn sich das Handy fortbewegt, ja, beziehungsweise eben durch die charakteristische Beschleunigung und Bremsen des Autos, ja, dann eben in diesen Modus schaltet wieder. Ja. Wie gut das funktioniert, das wird sich dann noch zeigen. Diese Autofunktion ist ja nur in der Beta-Phase. Ich meine, offiziell gibt es das Programm ja eh noch nicht. Aber auch wenn es dann herauskommt, wird es dann in der Beta-Phase getestet werden. Gut, Home und Work, diese Erkennung ist absolut kein Problem mehr. Das kann ja auch Google Now schon, nur dass eben Google Now nicht den Lockscreen beziehungsweise den Desktop eben ändert, ja, auf dem Handy. Und genau das kann eben gemacht werden. Es sind noch andere Sachen möglich, die dann gesetzt werden. Also nicht nur der Screen wird dann geändert, sondern zum Beispiel auch die Lautstärke kann geändert werden und auch das Hintergrundbild, dass man zum Beispiel im Geschäft, auf der Arbeit ein sehr braves Hintergrundbild hat, ja, und so zu Hause kann man auch richtig die Sau rauslassen, ne, mit dem Hintergrundbild, ne. Das heißt, auf der Arbeit sind die Anime-Mädels angezogen, und daheim sind sie ausgezogen. Ja, also so Sachen sind da möglich und ich finde die Idee eigentlich recht gut, wenn das Teil so funktioniert, wie eben da versprochen wird. Dann wird es sicherlich sehr, sehr interessant. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden mit von dieser App oder über diese App. Die, wie gesagt, Cover nennt sich das Ganze. Und schön auch das Bekennen von der Firma zu Android, die klar sagen, dass so eine App nur auf Android möglich wäre, weil eben andere zu arge Restriktionen haben. Und deswegen ist das die Antwort auf die Frage, warum ist Cover Android only? Ja. Und ja, das ist auch mal schön. Also das ist eine App, die so wahrscheinlich auf anderen Plattformen nie geben wird. Aber das nicht nur deswegen ist es interessant, sondern eben hauptsächlich deswegen, weil die Funktion eigentlich eine ist, die sowas von logisch ist, dass man sich fragt, warum zum Beispiel Google sowas nicht denn gleich gemacht hat. Ja. Und warum das eine andere Firma machen muss. Aber immerhin, dafür geht's ja. Also ich bin gespannt darauf, wie das hier wird. Und ja, ich hab mich auch angemeldet, dass ich eine Einladung bekomme zum inoffiziellen Test, aber natürlich wird das sicherlich noch eine Zeit lang dauern. Nächstes Thema. Kia und Hyundai, die Automarken. Ab 2014 wird Android im Auto installiert sein, ja, auf den entsprechenden Multimedia-Konsolen, die eingebaut sind in das Auto. Die Software wird bekannt unter UVO 2.0. Und wird eben im Kia Soul starten und im Hyundai Genesis. Also das sind die ersten Modelle, die das bekommen. Und weitere Autos werden dann im nächsten Jahr eben folgen. Und genauere Details hat man eben jetzt zwar noch nicht, aber es ist ja schon mal schön zu hören, dass die Hersteller dann Android-basierende Systeme fest einbauen ins Gerät. Es wird spekuliert, dass dann sogar Google Maps standardmäßig verwendet werden kann in den Autos. Und auch Chromecast-ähnliche Features wären vielleicht eine feine Sache, wird da spekuliert. Also zum Beispiel, dass man eben vom Handy aus Inhalte auf die Multimedia-Konsole im Auto übertragen kann, was ja zumindest bei Musik über Bluetooth bei den meisten ja heute eh schon geht. Aber dann natürlich ja voll integriert quasi Android-System zu Android-System. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Also Kia und Hyundai ab 2014 kann man die sehr stark im Auge behalten. Ja, und schauen wir mal, was da rauskommt mit Android bei denen. Das Tesla Model S, übrigens bei uns auch erhältlich demnächst, die haben in ihrem Elektrofahrzeug, ja, hört sich so klein und schmächtig an, aber das ist ein richtiger Renner, das Teil, ja. Die haben da ja ich glaube, ein 17 Zoll Linux-Tablet quasi integriert im Auto. Und da wird jetzt auch Chrome drauflaufen und eine Android-Emulation soll es geben. Wie wir wissen, wird ja in den Linux-Kernel jetzt immer mehr Android integriert, so dass es auch wohl demnächst möglich sein wird, Android-Apps mehr oder minder stark abweichend und angepasst dann auf Linux laufen zu lassen. Und hier geht Tesla eben schon gleich in die richtige Richtung und kündigt es auch an, dass eben das auch dann laufen wird, ja, auf diesem System. Und auch hier wird dann gesagt, wie schön es doch wäre, dann das Google Maps zum Beispiel direkt auf diesem 17 Zoll Screen da zu haben. Ja, das ist in der Mittelkonsole drin. Da wird alles gesteuert, das komplette Auto, der Musik, das Radio, der Player, alles wird darüber gesteuert. Hier wird dann eben wohl auch die Android-Emulation dann laufen. Ja. Also sowieso schön, dieser Elon Musk ist da immer seiner Zeit ein Stückchen voraus, ja. Und schon allein hier, dass diesen 17 Zoll Screen eingebaut hat, ich meine, das ist schon eine Zeit lang hier auf dem Markt in den USA das Auto. Und auch bei uns soll das, wie gesagt, in den nächsten Wochen, Monaten starten. Und wie innovativ die Firma überhaupt ist, das zeigt zum Beispiel auch die Ankündigung, dass in Deutschland kostenlose Stromtankstellen von Tesla gebaut werden anlang von stark befahrenen Routen. Und da muss ich sagen, Hut ab, ich hoffe, der kriegt hier durch die Bürokratie in Deutschland und durch die Stromanbieter hier kein Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Ja, Amazon Set-Top-Box, die wird sich weiter verzögern. Jetzt denkt ihr, Moment mal, wie Set-Top-Box? Ja klar, reden natürlich wieder mal über die Veröffentlichung in den USA, klar. Diese Set-Top-Box soll eben an den Fernseher ran, um damit zum Beispiel Googles Chromecast eben wieder Konkurrenz zu machen. Das wird also so einen kleinen Kasten sein, ja, Set-Top-Box setzt sich immer so groß an, es wird ein kleines Kästchen sein, das wird nur anschließend an den TV und damit kann man dann direkt Inhalte von Amazon an Fernseher streamen. Amazon hat ja ein riesengroßes Repertoire an Medien dort, ja, MP3, klar, und auch dann Videos in Massen, zumindest in den USA, die man sich eben ausleihen kann, aber bei uns mit diesem Lawfilm gehört ja auch zum Beispiel zu Amazon, dass man das dann eben unkompliziert quasi ganz schnell auf dem Bildschirm bekommt. Natürlich arbeitet das Teil dann mit Android-Geräten zusammen, zum Beispiel mit dem Kindle Fire. Aber es gibt jetzt eben Probleme mit der Fertigung oder mit den Lizenzen, ja, wer weiß das schon. The Verge hat jedenfalls berichtet, dass diese Set-Top-Box sich jetzt verzögert und möglicherweise sogar in den USA nicht rechtzeitig zu Weihnachten herauskommt. Das wäre natürlich ein harter Schlag für Amazon, wenn sich das denn hier als wahr erweisen würde. Ja. Ja, Hauptzeit ist eben nun mal die Weihnachtszeit. Trotzdem schreibt hier, Talk Android würde das dem Dienst noch lange nicht oder der Setup-Box noch lange nicht das Lichtchen ausblasen, denn Amazon hat halt eben so viel Macht im Medienbereich, im Bereich MP3 und Filme in den USA, dass sie da durchaus noch verschmerzen könnten, wenn sie jetzt Weihnachten verpassen würden. Ja, ob das bei uns jemals rauskommt, das darf mit einem riesengroßen Fragezeichen versehen werden. Amazon Deutschland hat sich ja in Zukunft nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was neue Produkte angeht, die in Deutschland rauskommen sollen. Wie lange das gedauert hat, bis der App Store offiziell in Deutschland gestartet ist, denn der Amazon App Store oder der Kindle Fire, das vergisst man immer wieder gerne. Und ob diese Set-Top-Box jemals kommt oder wenn, ja, wann, das lässt sich so noch gar nicht abschätzen. Von daher, ganz locker, bei uns wird es sowieso nie zu Weihnachten kommen. Ja, locker. YouTube will ja einen Musikdienst starten. Ja, da verwundert es nicht, dass in der YouTube-App eine Option gefunden wurde von Leute, die immer alles genau kontrollieren müssen und ausspionieren müssen, ausforschen müssen, spionieren. Nein, das macht nur die NSA. Die haben die YouTube APK unter Augenschein genommen und haben da tatsächlich etwas gefunden, wo Background Audio eingeschaltet werden kann. Das bedeutet, dass man eben zum Beispiel in eine andere App wechseln kann oder sogar das Handy den Bildschirm ausschalten kann und die Musik läuft weiter. Etwas, was in der normalen YouTube App jetzt noch nicht funktioniert. Aus, nicht zuletzt aus rechtlichen Gründen. Allerdings, und da, bevor jetzt einige total high werden dadurch, ja, und sagen, oh, das ist ja der absolute Wahnsinn, super toll. Ich darf noch darauf hinweisen, dass das Video dann aber wohl trotzdem übertragen wird, es sei denn, die neue YouTube-App würde Audio-Streams und Video-Streams getrennt übertragen und dann eben nur den Audio-Stream übertragen, wenn man den Bildschirm ausgeschalten hat oder die App im Hintergrund ist. Das glaube ich aber nicht. Das heißt, da kommt meiner Meinung nach ein ganz normaler Videostream und das heißt Traffic, Traffic, Traffic. Ich weiß, dass viele Leute, vor allem in den USA, eigentlich nur noch Musik über YouTube hören. Ja, bei uns geht es nicht mal nicht so gut. Ja, bei uns kommt immer die Meldung, ist in ihrem Land nicht verfügbar. Aber ansonsten bei den Kiddies in den USA ist YouTube eigentlich der Platz, um Musik zu hören. Ja. Aber wenn man jetzt hier den Tag über Musik hört über YouTube, dann hat man eine gigantische Übertragungsmasse. Ich glaube, auch die Carrier werden sich da nicht besonders freuen drüber. Oder doch, je nachdem, weil die 500 Megabyte sind dann ruckzuck aufgebraucht oder 300 Megabyte, ja, noch schneller. Und danach muss man dann zahlen, ja. Und deswegen denke ich, ist das Feature zwar sehr interessant, aber es tut nicht gerade riesige Begeisterungsstürme bei mir hervorrufen, denn das wird eben durch diese durch den Übertragungstraffic doch um einiges limitiert werden. Ne? Und naja, gut, okay. Also ich weiß nicht. Aber immerhin, man kann es als Fortschritt auf jeden Fall bezeichnen und es wird sicherlich auch seine Anwendung geben, beispielsweise daheim im WLAN. Kann man das dann wunderbar machen, ohne dass man dann eben das Display anhaben muss, was auf jeden Fall eins tut, nämlich Strom sparen. HTC verlagert die Produktion aus. Ich habe ja schon die letzten paar Mal berichtet, dass es HTC nicht gerade gut geht und er jagt eine Hiobsbotschaft die andere. Hier sind sich die Experten nicht ganz einig, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, ja. Für die Firma und für die Anleger ist es sicherlich eine gute Nachricht. HTC gibt die Produktion ab an andere Firmen, lassen also einen sogenannten Outsourcing-Verfahren, ja, andere Firmen im Auftrag produzieren, so wie es übrigens auch viele andere Firmen machen. Das ist also nichts Schlimmes erstmal. Das ist nichts Böses, ja, jeder große Hersteller macht es im Prinzip, bis auf ganz wenige Ausnahmen, und um Kosten zu sparen, ganz klar. Und so eine Ausnahme war aber bisher HTC. Die haben nämlich selbst produziert. Entsprechend hat man immer gesagt, HTC hat eine besonders gute Qualität, ja. Was ich jetzt so nur von einem G1 beurteilen kann, das ist aber schon relativ alt, da konnte man sich allerdings nicht beschweren. Ja, andere Geräte von HTC habe ich jetzt eben noch nicht gehabt. Aber ich vertraue da einfach mal den vielen Leuten, die sagen, dass zum Beispiel ein HTC One top verarbeitet ist. Ja, das muss ich dann einfach glauben, weil so viele sind, die das behaupten. Und warum auch nicht, ja. Und jetzt wird aber die Produktion abgegeben an die Firmen, die eben auch alles andere im Prinzip herstellen, ja. Zum Beispiel auch an Foxconn oder Wistron Core, FIH Mobile soll das unter anderem machen, oder beziehungsweise FIH Mobile und die haben wiederum einen Vertrag mit Foxconn und so weiter und so weiter. Also im Prinzip wird jetzt auch die HTC-Handys bei den Firmen hergestellt, die zum Beispiel auch die Samsung-Geräte oft herstellen, nicht alle Modelle von Samsung, oder eben auch das iPhone, ja. Und da kann man ja sagen, ja gut, okay, die Modelle haben ja aber auch keine schlechte Qualität, ne? Das ist richtig, nur hier geht es ja auch darum, um eben Kosten zu sparen. Wie gesagt, man muss sich mal jetzt, man muss natürlich abwarten, wie sich das äußern wird. Auf jeden Fall wird es keine HTC-Qualität mehr sein, weil es nicht mehr von HTC hergestellt wird. Ja. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, wie gesagt, das kann man so oder so sehen. Gut für die Anleger, ob es schlecht ist für die Kunden, weil dann eben die Geräte vielleicht nicht mehr so hohe Qualität haben wie vorher, das muss man dann mal abwarten. Keine Panik, Hauptsache die Wall Street fasst es gut auf und der Aktienkurs wird sich stabilisieren. Und das ist zumindest mal für die Firma und für das Fortbestehen jetzt wichtig, weil es bringt nichts, wenn man jetzt die Produktion auf Teufel komm raus, sich im Haus halten lässt und dann eben durch höhere Kosten ja, irgendwann die Segel streichen muss. Das geht natürlich nicht. Samsung hat jetzt sich übrigens noch weiter ausgebreitet. Und zwar haben die 7,4% von der Firma Corning, die das Gorilla Glas herstellt, gekauft, haben sie jetzt eingekauft, wenn auch 7,4% jetzt nicht unbedingt eine Firmenübernahme ist, ja, ist es doch aber interessant zu sehen, nach welchem Hintergrund es ist. Die haben nämlich auch schon ein Joint Venture geschlossen, wo Samsung 43% davon hat, ja, nämlich dieses Samsung Corning Precision Materials. Ja, und da geht es eben um LCD-Bildschirme, ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, die Schwierigkeiten mit LG und Samsung. Also hier hat Samsung dann auch reagiert und hat eben hier mal was auf die Beine gestellt, um weiter ja, einen technologischen Standard zu heben, ja, ob da schon was groß davon rausgekommen ist, weiß ich nicht genau, aber sicherlich, sonst würde Samsung das nicht weitermachen. Und jetzt werden eben weitere 400 Millionen in die Firma Corning investiert und dafür bekommt man eben 7,4% Aktienanteile und das ist schon ziemlich viel, ja. Also insgesamt kriegt dann Samsung satte 1,9 Milliarden, ja, in Aktien. So viel sind nämlich die 7,4% wert. Und da seht ihr auch, dass die Firma Corning nämlich nichts ist, wo so, ja, jetzt seit dem Smartphone-Boom vielleicht erst existiert und sonst nichts anderes herstellt. Nein, nein, nein. Corning ist eine Riesenfirma, die wurde auch mal gespalten in den USA, aufgeteilt in verschiedene Bereiche und die haben ziemlich viel Umsatz und es war übrigens auch die Firma, die das erste, die den ersten die erste Spiegellampe für Autos hergestellt haben, in dem Stil, wie wir sie heute kennen. Und das, also die haben schon ganz gewaltig was auf der Kante. Ja. Das sieht man eben, wie gesagt, 1,9 Milliarden, die in Anführungszeichen nur 7,4%. Wow, gar nicht mal schlecht. Ja, so viele Firmen agieren im Hintergrund vollkommen unbemerkt, bis dann einfach mal sowas kommt und dann sieht man mal erst, wie da die Verhältnisse sind. Ja, weil wir jetzt gerade bei HTC und Samsung waren, die beiden, die haben sich genau wie Samsung und LG auch sehr bekriegt. HTC hat auch da öfters mal ganz krasse Sachen losgelassen gegenüber Samsung. Aber Samsung hat offenbar, so sind jedenfalls die Richter, den Vogel abgeschossen mit Werbung, die HTC diskreditiert hat. Also so richtig niedergemacht hat, sprich schlecht zu reden, ja. Und zwar nicht nur jetzt über das in Werbung, sondern es hat Samsung Teilzeitmitarbeiter eingestellt, die in taiwanesischen Foren, in taiwanischen Foren eben das Samsung, Entschuldigung, die HTC-Telefone, wie zum Beispiel das HTC One, eben schlecht geredet haben. und gleichzeitig das Galaxy S4 angepriesen haben. Das kam jetzt eben heraus und jetzt muss Samsung eine Geldstrafe zahlen an die Fair Trade Commission wegen diesen Praktiken. Das soll 10 Millionen taiwanesischen Dollar sein. Das ist ungefähr 250.000 Euro. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt Samsung groß treffen wird. Aber vielleicht ist es zumindest mal ein Fingerzeig in die Richtung. Jetzt ist aber mal Schluss. Ja, wenn ihr das nochmal macht, dann wird die Strafe vielleicht auch höher. Auf jeden Fall ist es etwas, wo das Image von Samsung ein bisschen ankratzt. Bisher hatte ja Samsung immer leichtes Spiel gegenüber dem ganz miesen Player Apple. Ja, also da zu punkten und Sympathien zu bekommen. Aber hier hat man jetzt durch das Bekanntwerden von diesen Praktiken auch wieder ein bisschen Sympathie verspielt gegenüber HTC. Ja. Ich meine, es ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich denke, man sollte solche Praktiken halt auch nicht unbedingt an den Tag legen. Den Mitbewerber schlecht reden halt ist schon immer für eine üble Idee als Firma. Aber Microsoft kann sich da auch mal eine Scheibe abschneiden. Die sollten als nächstes vor die Fair Trade Commission, weil die haben auch einige Aussagen gegenüber Android-Geräten getroffen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen, einfach nur lügen. Und das wäre auch auf jeden Fall ein Fall für eine saftige Strafe, die Microsoft zahlen müsste. Nun gut. Eine neue Version des Google Play Stores ist eben rausgekommen, und zwar die 4.4a12. Das ist die neueste Version vom Play Store. Hier den Artikel, den ich verlinkt habe, der empfiehlt zum Beispiel einfach nur rebooten, das hat bei allem geholfen, dann Updates deinstallieren in den Google Play Settings bei Applications. Das hat für einen funktioniert, und auch den Cache löschen und das Google Services Framework die Daten löschen und dann neu booten. Ja. Aber im Endeffekt kann man auch einfach warten, der Market kommt auf meinem Tablet. Komischerweise kriege ich von meinem Tablet mit dem alten 2.3.6 immer noch die solche Updates, früher als auf dem Nexus 4. Das ist sehr seltsam. aber auf jeden Fall kann man dann auch warten, denn es ist nicht viel, was sich da geändert hat. Es ist hauptsächlich optisch. Man hat jetzt auf der linken Seite ein Slide-In-Menü, ja. Weiß nicht, wer das New Hamburger Menü genannt hat, das ist ja furchtbar. Also so ein Slide-In-Menü halt von der Seite, so wie man es bei Google Plus kennt. Ja. Dafür ist oben dieses Drei-Punkte-Menü rechts oben ist dann weg. Ja, da kommt man eben hier über dieses andere Slide-In-Menü rein. Und leicht optische Veränderungen, aber funktionelle Sachen kann man da jetzt nicht sehen. Und hat auch nichts zu tun mit irgendwelcher Android 4.4 KitKat-Magie, die da jetzt nachgerüstet wird oder sowas. Das kann man jetzt hier überhaupt nicht sagen davon, darüber. Und deswegen könnt ihr euch in Geduld üben. So arg schlimm ist es jetzt nicht, wenn ihr es nicht habt. So, Nvidia Shield zielt nach. Nvidia hat ja dieses Shield rausgebracht, dieses Gamer Handheld Device, ja, und da hat bisher eins gefehlt, was der Konkurrent Arcos mit dem Gamepad schon mit dem Gamepad 1 natürlich jetzt auch mit dem 2er dem Shield voraus hatte, nämlich das Button Mapping. Und genauso ein Button Mapping gibt's jetzt auch bei dem Nvidia Shield. Haben sich halt ein bisschen was abgeguckt. Klar, warum? Weil Button Mapping wirklich absolut der Hammer ist. Das ist richtig genial, diese Funktion, und sorgt dafür, dass man zum Beispiel beim Arcos dann eben quasi jedes Touchscreen-Spiel auch mit dem integrierten Game-Controller spielen kann, da man für jede Funktion des Controllers frei auswählen kann, welche Aktion am Touchscreen eben ausgeführt wird. Ja. Und das ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Und das findet eben auch Nvidia und hat jetzt das beim Nvidia Shield nachgerüstet. Ja. Außerdem bekommt das Nvidia Shield jetzt das Android 4.3 drauf. Ja. Das kann man auch für ein $300 Gerät erwarten. Ja. Und es gibt jetzt auch einen Konsolenmodus. Ja, das heißt, man kann den Shield dann ans TV anschließen und dann mit einem Wireless Bluetooth Controller nutzen, so dass man damit eben auch eine Heimkonsole draus macht. Ja, okay, gut, ne? Und ja, dann eben dieses Control Mapping und der Game Stream, der geht jetzt aus der Beta raus und wird eben offiziell zum Bestandteil vom Shield. Gut. Tja, das war's dann mit den News-Meldungen. Ja, und die Sendung wird diesmal wirklich kürzer. Ich habe mich mal kurz gefasst. Das ist unglaublich. Ich habe es mal geschafft. Ja. Aber wir haben die Community. Zwei Community-Sachen haben wir auf jeden Fall noch. Und zwar etwas Kurioses, wie ich finde. Das Nexus 4 LTE ist wohl bestätigt. Das konnte man nämlich sehen. Der Stefan hat die Nachricht hier geschickt in die Google Plus Uncast Community. Und zwar wegen einer Bluetooth-Zertifizierung. Ja, dort ist das LTE Mobile Phone LGE 960 ausdrücklich erwähnt. Ja, und das könnte bedeuten, dass eben doch nochmal ein neues Nexus 4 kommt mit LTE. Ja. Das dürfte doch vor allem den Markus freuen, ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das Nexus 4 jetzt auch, wird ja eigentlich abgelöst durch das Nexus 5, wenn's denn dann endlich mal kommt, ja. Und auch da hat der Stefan übrigens geschrieben, dass da eine weiße Version kommen soll, habe ich auch gesehen, aber ich habe mir mal die Nachricht darüber jetzt erspart, weil ehrlich gesagt, ich sage jetzt nichts mehr großartig über das Nexus 5, bis es endlich da ist, ja. Außer, das ist absolut der Hammer, finde, wie Google das zieht und ich immer noch der Meinung bin, dass es mit den mit der Staatspleite da zu tun hat für ein paar Tage von den USA, weil die ja da alles eingestellt haben mit den Genehmigungen und so weiter. Gut, also die LTE-Fans wird's freuen, dass dann auch noch ein Nexus 4 gibt mit LTE. Sofern man eben das hier als Indikator nehmen kann, diese Bluetooth-Zertifizierung für dieses Gerät. Und ja, bin mal gespannt. Also es hat mich ein bisschen überrascht, ja, weil ursprünglich hat es ja geheißen, dass Nexus 4 wird ausverkauft, ja. Aber offenbar totgesagte Leben länger, ja, und wird wohl dann noch mal eine Neuauflage geben. Ja. Mal sehen. Dann wird auch noch die Optimierung von Android weiter vorangetrieben von Google. Ja, auch das hat mir der Stefan geschickt. Den Link zu dem Artikel auf golem.de ist der. Und die Google hat ja die das französische Unternehmen Flexicore jetzt übernommen. Ja, und nun wird da spekuliert, dass eben das Team von Flexicore dann bei Android das eingestellt sein wird, um das System weiter zu optimieren. Das Android-Betriebssystem soll von Google so schnell gemacht werden, dass es vor allem eine Verbesserung für Low-End-Handys geben wird. Das heißt, das wird alles sehr stark optimiert werden, so dass man auch mit weniger Leistung wieder loslegen kann. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, denn in der letzten Zeit habe ich gesehen, dass oftmals Updates Handys, die eben die ganze Zeit gut liefen, also so langsam gemacht haben, dass man es kaum noch nutzen kann. Im Endeffekt weiß man zwar nicht genau, woran das jetzt liegt. Ich bin da bei einem Handy auch am Rumtüfteln, wieso das so passiert, aber eigentlich dürfte es nicht passieren. Beim Sony Xperia Solar Da kann man Maps quasi nicht mehr benutzen. Also das hängt sich auf durch eben Leistungsabfragen und ich habe keine Ahnung, wieso das so massiv das Handy herunterzieht. Auf jeden Fall sieht man ja auch deutlich auch die Anforderungen von den Apps, wie viel Megabyte die zum Beispiel brauchen, dass dann eben ältere Geräte absolut überfordert sind damit. Wenn jetzt hier das Android vom Betriebssystem her, als auch von den Apps, die mit ausgeliefert werden oder die über den Play Store zu beziehen sind, stark optimiert werden, dann wäre das wirklich eine Offenbarung für die Leute, die jetzt eben mit einem nicht ganz so starken Gerät herumhantieren und da eben immer wieder Schwierigkeiten bekommen bei neuen Updates. Weil ich habe schon lange das Gefühl, dass Google eben hier die Übersicht verloren hat, dass es eben auch jede Menge Android-Handys gibt, die eben im ganz unteren Bereich, im Leistungsbereich angesiedelt sind und dass die dort nur noch ihre neuesten Geräte testen, ja, und denken, oh, das läuft ja alles super toll, klasse, wie schnell das alles geht und dann ein Jahr altes Gerät, ja, das sieht dann nicht mehr ganz so toll und super aus, ja, weil das dann an die Füße einschlafen bei jeder Aktion. Ja. Also Optimierung ist auf jeden Fall wichtig und richtig und kann gar nicht weit genug getrieben werden. Warum auch nicht? Warum sollten neue Betriebssysteme denn schlechter sein als alte Systeme? Denn Optimierung ist immer etwas Gutes und so sollte es eigentlich auch sein, dass ein neues System bei gleicher Leistung oder bei gleichen Anwendungen weniger Leistung verbraucht und nicht mehr Leistung. Gut, und da komme ich jetzt als letztes zu der App der Woche. Diesmal hat's God of Blades gemacht, ja. Nicht ganz ohne etwas zu zögern. Also ich habe lange überlegt, ob das eine App der Woche würdig ist. Ja, letztendlich bin ich zum Schluss gekommen, ja, warum? Weil neben der akzeptablen Grafik, ja, und den schönen Hintergründen das Konzept auch sehr interessant ist. Man ist im Prinzip ein Schwertkämpfer, ja, mysteriöser Schwertkämpfer. Und man hat verschiedene Schlagtechniken, die man anwenden muss. Eigentlich recht simpel soweit, aber es ist ein Timing-Problem und ein Entscheidungsproblem, welchen Schlag man wann einsetzt, um eben den Gegner zu bezwingen. Also es ist kein stupides Hau-drauf-Game, sondern mehr oder minder muss man schon überlegen, was macht man als nächstes. Aber es ist schnell und man hat eigentlich nur zwei Moves. Ne? Weiß nicht, ob da weiter dann noch irgendwas kommt irgendwann. Also normal hat man zwei Moves, ja, und also zwei Schwerthiebe und man kann auch blocken. Und dann ja, geht's rund. Man hat ein großes Arsenal, muss man sich allerdings alles erst nacheinander freischalten, verschiedene Schwerter, die man findet und so wie es eben auch hier in diesen Fantasy ja, genau, in diesen Fantasy-Welten da immer so ist, ja, haben die Schwerter auch Namen, ja, und da geht's dann eben drum mit diesen geschichtsträchtigen Schwertern, die alle eine Geschichte haben, die auch erzählt wird, dann eben in die Schlacht zu ziehen und damit dann gezielt zu agieren. Also nichts hier Button-Mashing, das gibt's nicht, sondern hier muss man wirklich manchmal nur einen Schlag, aber den richtig zu genau dem richtigen Zeitpunkt ansetzen, ist gar nicht so einfach. Die Anforderungen an das Gerät sind auch nicht ganz so klein, ja. Also auf dem Tablet, auf dem alten P1000 läuft es gerade noch so, aber zu empfehlen ist es nicht. Ein Dual-Core würde ich da schon empfehlen. Und ja, genug Speicher. Die Downloadgröße hält sich zwar noch in Grenzen, ja, 109 Megabyte, das ist installiert aber auch ein bisschen was. Außerdem ist es halt im Speicher offenbar sehr ressourcenintensiv, also wenn man es benutzt, ja. Aber es ist ein schönes Spiel, das macht Spaß und deswegen hat es, wenn auch knapp, hier die App davor gemacht. Übrigens 2,28 € kostet das Ganze im Play Store und ich glaube, das ist das Geld auf jeden Fall auch wert. Ja, und damit sind wir am Ende vom Uncast. Ja, mal 50 Minuten. Ja, Ehre, habe ich mal geschafft. ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder neue Themen besprechen wollt oder auch Kritik habt, her damit an die Google Plus Community, Uncast Community, einfach Uncast oben angehen und dann die Community auswählen. Und ihr könnt auch mir eine Mail schreiben mit denselben Inhalten. rio@zenetcasts.com, rio@zenetcasts.com. GBG-Key findet ihr auf der Seite. Wenn ihr mir verschlüsselte Nachrichten schicken wollt, absolut zu empfehlen. Das findet ihr auf der Seite uncast.zenetcasts.com. Bitte immer auf die Mehrzahl achten, zenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders da. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!